Warum sind Sie hergekommen? Weil wir Freunde sind? Ich hatte meinen ganzen Mut zusammengenommen und besuchte Harry Cabot im Seaside Motel, wohin er sich zurückgezogen hatte, nachdem er auf Kaution freigekommen war. Sein Haus in Goose Cove war ja leider abgebrannt. Die Bücher haben uns zusammengeführt. Jetzt trennen Sie uns. Wenn Sie wollen, blase ich die Sache sofort ab. Es wird kein Buch geben. Ende der Geschichte. Das würde leider nichts nützen. Wenn es nicht dieses Buch ist, wird es ein anderes sein. Harry, was reden Sie da? Ich verstehe kein Wort. An dem Tag, an dem Sie es begreifen, haben Sie den Fall gelöst. Großer Gott, was erzählen Sie da? Sie verheimlichen mir etwas, stimmt's? Sie haben mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ich habe Ihnen alles gesagt. Marcus, der Schlüssel liegt in den Büchern. Sie haben ihn vor Augen. Schauen Sie hin. Schauen Sie gut hin. Sehen Sie, wo wir sind? Vor einem schäbigen Motel? Nein, Marcus, nein. Am Ursprung des Übels. Vor diesem Augenblick habe ich mich über 30 Jahre lang gefürchtet. Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Joël Dicker. Übersetzung aus dem Französischen, Carina von Enzenberg. Hörspielbearbeitung Leonhard Koppelmann. Dritter Teil. Das Paradies der Schriftsteller. Montag, 21. Juli 2008. Schriftsteller. Sergeant Gehallowood stürzte aufgeregt in meine Hotel. Ich war bei Elijah Stern. Und raten Sie mal, wer mir die Tür geöffnet hat. Sein Anwalt, Bo Silford. Na und? Er kam in Sportsachen und total verschwitzt an die Tür. Geben Sie mir 5 Minuten, Sergeant. Ich gehe nur schnell duschen. Dann bin ich für Sie da. Duschen? Wenn ich es Ihnen doch sage, Schriftsteller. Dieser Silford ist halbnackt in der Eingangshalle herumspaziert. Ich wurde dann zu Stern in den Salon gebeten. Nun, Sergeant. Meinen Lebensgefährten haben Sie ja bereits kennengelernt. Seinen Lebensgefährten? Wollen Sie damit sagen, dass Stern... homosexuell ist, ja. Sergeant, Sie können sich vorstellen, dass ich über das Buch sehr verärgert bin. Mr. Stern, vielleicht könnten Sie ein wenig Licht in die Ermittlungen bringen. Was für eine Art Verhältnis bestand zwischen Ihnen und Nola? Das habe ich Ihnen von Anfang an gesagt. Es war ein Arbeitsverhältnis. Ein Arbeitsverhältnis? Ja, das nennt man so, Sergeant. Wenn jemand etwas für Sie macht und Sie ihn dafür bezahlen. Bezahlen? Ich bezahlte Nola als Aktmodell. Nola posierte für Sie? Nicht für mich. Für Luther Caleb. Und dann? Und Luther hat sie dann regelmäßig in Aurora abgeholt. Ich wollte mit der Sache nichts weiter zu tun haben. Und weiter? Nichts. Er malte sie. Das ist alles. Er hat sie nie angerührt. Ach, niemals. Das hätte ich nicht zugelassen, glauben Sie mir. Und warum ist er nach Nolas Verschwinden damit nie zur Polizei gegangen? Er hatte Angst, dass seine Verwicklung in den Fall publik würde und fürchtete um seinen guten Ruf. Moment. Ja? Haben Sie das überprüft? Danke, ich melde mich wieder. Sie haben den Bericht über Luther Calebs Unfall im Archiv aufgetrieben. Und? Halt dich fest, Schriftsteller. Luther Caleb wurde damals aus einem schwarzen Chevrolet Monte Carlo geborgen. Umgehend wählte der Sergeant die Nummer des Polizisten, der seinerzeit den Unfallbericht aufgenommen hatte. Ja, der Wagen war auf ein großes Unternehmen in Concord zugelassen, Stern Limited. Da habe ich als erstes angerufen. Das Eigenartige war, ich wurde sofort zu Elijah Stern persönlich durchgestellt. Ich habe ihm die Situation geschildert und da hat er mir erklärt, dass dies das Fahrzeug ist, das sein Fahrer normalerweise benutzt, wenn er nicht im Dienst ist. Ja, und was dann? Dann habe ich Chief Pratt vom Revier in Aurora verständigt und ihn über meine Entdeckung informiert. Und? Er ist noch am selben Tag zu mir gekommen, hat sich das Auto angesehen und gesagt, dass es leider doch nicht das Modell ist, das er bei der Verfolgungsjagd gesehen hat. Außerdem hat er noch gesagt, dass er sich bereits mit diesem Caleb befasst habe, es aber genügend Entlastendes gegeben habe, sodass sie diese Fährte nicht weiter verfolgen würden. Ja. Danke, Sergeant. Gerne. Sie haben alles mitgehört, Schriftsteller. Ja, warum zur Hölle hat Pratt diese Fährte nicht weiterverfolgt? Und warum hat uns Stern nichts von dem schwarzen Monte Carlo in seinem Fuhrpark erzählt? Genau das werden wir ihn gleich fragen. In der Villa angekommen, stürmte Gehallowood ohne zu zögern an der Bediensteten vorbei in Sterns Arbeitszimmer. Sie haben uns die ganze Zeit belogen. Der schwarze Monte Carlo gehörte Ihnen. Was haben Sie zu verbergen? Hat Luther Caleb etwa Nola Callaghan in Ihrem Auftrag beseitigt? Nein, nein! Was dann? Ich stehe so tief in seiner Schuld. Sie stehen in seiner Schuld. Es Es gab mal eine Zeit. Wir waren jung und einer von uns hatte sich ein Spiel ausgedacht. Field Goal. Sie haben Caleb überfallen? Ja. Ja. Ich habe es mir nie verziehen. Und dann habe ich ein zweites Mal Schuld auf mich geladen. Wie das? Ich war es, der die tragischen Ereignisse vom 30. August 1975 in Gang setzte. Ich verstehe kein Wort! Erzählen Sie bitte, Mr. Stern. Lothar malte Nola. Und bald bemerkte ich, dass er sich wahnsinnig in sie verliebt hatte und deshalb krankhaft eifersüchtig auf Harry war. Er fing an, sich in Goose Cove im Wald zu verstecken und ihn zu bespitzeln. Die Sache geriet zusehends außer Kontrolle, also verbot ich ihm, weiter nach Aurora zu fahren. Da packte er ein paar Sachen und verschwand für immer aus der Villa. Zwar konnte nach über 40 Jahren jetzt endlich die berüchtigte Field Goals-Bande zur Rechenschaft gezogen werden, in unserem Fall aber waren wir nicht einen Schritt weiter. Also machten wir uns nach Montbury auf, zu dem kleinen Motel, in dem Chief Pratt abgestiegen war. Seine Frau hatte ihn zu Hause rausgeworfen, nachdem sein Missbrauch an Nola publik geworden war. Und so erwartete er nun in dieser schäbigen Bleibe seinen Prozess. Hallo? Hellowood trommelte an Pratts Tür. Keine Antwort. Er klopfte noch einmal. Hallo? Vergeblich. Als sein Zimmermädchen vorbeikam, bat Hellowood die Frau, die Tür mit ihrem Zweitschlüssel aufzuschließen. Scheiße. Oh Gott. Wir kommen zu spät. Chief Pratt lag in einer Blutlache auf dem Boden. Bald wimmelte es auf dem Gelände von Polizisten. Ersten Erkenntnissen zufolge hat der Chief einen oder mehrere Schläge mit einem schweren Gegenstand auf den Hinterkopf erhalten. Wie Nola? So ähnlich, ja. Der Zeitpunkt des Todes liegt länger als 12 Stunden zurück. Also es ist heute Nacht passiert. Ich glaube, er kannte seinen Mörder. Er hat ihm die Tür geöffnet und ihm arglos den Rücken zugewandt. Der erste Schlag hat ihn am Hinterkopf getroffen. Zeugen? Keine. Das Motel ist so gut wie leer. Die Rezeption macht um 19 Uhr dicht und der Nachtwächter hat anschließend vor dem Fernseher gedöst. Ja, hier kommen wir im Moment nicht weiter. Gut, dann gehe ich was essen. Zu meiner Überraschung war das Clarks total leer. Sind alle zur Beerdigung? Bitte? Nola! Ah, ja. Wegen der Ermittlungen hatte ich vollständig vergessen, dass heute Nolas Beisetzung war. Robert Quinn saß erdnussknabbernd mit einem Kreuzworträtsel in der hintersten Ecke des Raumes. Sie sind nicht auf der Beerdigung? Nein. Sind eher mehr Journalisten als Angehörige da. Wie läuft's mit Ihrem Buch? Na, es geht voran. Aber ich habe noch ein paar ungeklärte Fragen, unter anderem zu Ihrer Frau. Dann fragen Sie mal. Ja, sie hat mir gegenüber beteuert, sie habe ein kompromittierendes, von Harry Cabot per Hand geschriebenes Blatt Papier besessen, das auf rätselhafte Weise verschwunden sei. Sie wissen nicht zufällig, was aus diesem Papier geworden ist. Verbrannt? Was? Dieses Unglückspapier ist verbrannt. Woher wissen Sie das? Weil ich es selbst verbrannt habe. Wie bitte? Weshalb? Warum haben Sie nie etwas gesagt? Weil mich nie jemand danach gefragt hat. Seit 33 Jahren redet meine Frau von diesem Blatt Papier. Es war da, im Safe, dort. Sie hat nie gesagt, Robert, mein Schatz, hast du dieses Papier zufällig gesehen? Das nenne ich mal eine stille Rache. Sie war wie besessen. Sie redete nur noch von diesem Fetzen Papier und davon, dass sie Harry fertig machen wollte. Zum Beispiel bei diesem Sommerball. Im Juli 75. Samstag, 19. Juli 1975. Sieh mal, Bobo. Da ist dieser Perverse. Was hast du noch mit dem? Er ist ein widerlicher Perversling, der sich an einer 15-Jährigen aufgeilt. Mir wird übel, wenn ich nur dran denke. Jetzt weiß ich, warum er ständig im Clarks herumhockt. Ja? Um sie anzugaffen. Er kommt in mein Restaurant, um einer kleinen Göre auf den Hintern zu schielen. Warum verständigst du dann nicht die Polizei? Ach, die Polizei? Nein, Bobo. Noch nicht. Es soll sich nicht herumsprechen, dass der Verbrecher dieses junge Ding unserer wunderbaren Jenny vorzieht. Wo steckt sie eigentlich? Da. Sie tanzt so süß mit Travis. So süß. Ach, sieh nur, Bobo. Jetzt geht er aufs Klo. Und weißt du, was er dort macht? Ein großes Geschäft. Ach was? Er poliert sich die Stange und denkt dabei an dieses Mädchen. Was? Sei still, Bobo. Du plapperst zu viel. Ich will kein Wort mehr von dir hören. Und bleib hier. Hörst du? Wohin gehst du? Rühr dich nicht vom Fleck. Gleich wirst du staunen. Tamara ist Harry Cabot dann unauffällig zu den Toiletten gefolgt, ihm nach durch die Tür verschwunden und bald darauf schon wieder aufgetaucht. Was hast du gemacht? Sei still, sonst fliegen wir auf. Dann kam Harry aus der Toilette. Schweißgebadet und sichtlich verstört sah er aus. Sieh mal, wie er den Schwanz einzieht. Jetzt kriegt er es mit der Angst. Was hast du gemacht? Tamara hat nur gelächelt und mit ihrem Lippenstift gespielt. Ich habe ihm eine kleine Nachricht hinterlassen, die er so schnell nicht vergessen wird. Ich saß allein mit Robert Quinn im Clarks und lauschte fassungslos seinem Bericht. Mir war das Ganze eigentlich egal. Bis eines Abends Nola vor mir stand. Dienstag, 5. August 1975. Sie muss sich zwischen den Rhododendron-Sträuchern vor unserer Haustür versteckt haben. Mr. Quinn. Guten Abend, meine Kleine. Was machst du da? Ich muss mit Ihnen reden, Mr. Quinn. Es ist sehr wichtig. Dann komm doch ins Haus. Nein. Ich mache dir auch eine kalte Limonade. Wir brauchen einen Ort, an dem wir Ruhe haben. Ruhe haben? Können wir uns nicht in Ihr Auto setzen und ein bisschen rumfahren? Obwohl Robert sehr überrascht war, sagte er nicht nein. Er ließ Nola einsteigen und sie fuhren los. Was ist so Schlimmes passiert, dass du bei uns zu Hause nicht mal eine schöne selbstgemachte Limonade trinken willst? Ich brauche Ihre Hilfe, Mr. Quinn. Ich weiß, Sie finden das bestimmt seltsam, aber es geht um Leben und Tod. Nola! Ihre Frau besitzt etwas, das jemandem sehr schaden könnte. Schaden? Sie, Mr. Quinn, müssen mir helfen, da ranzukommen. Sie können sich denken, Mr. Goldman, dass ich mit allem gerechnet hatte, nur nicht damit. Sie wollte, dass ich diesen verfluchten Zettel an mich brachte. Hat Nola Ihnen gesagt, woher sie überhaupt von dem Papier wusste? Ja. Der Koch hatte das Gespräch von Tamara und Chief Brett mitbekommen und Nola damit aufgezogen. Mittwoch, 6. August 1975. Unabhängig voneinander wurden Nola und Robert an dem darauffolgenden Tag tätig. Gegen 17 Uhr kaufte Robert Quinn in Concord in einer Apotheke Schlaftabletten. Um dieselbe Zeit kauerte Nola im Polizeirevier von Aurora unter Chief Pratts Schreibtisch und setzte alles daran, Harry zu beschützen, indem sie Schuld auf Pratt lud und ihn in einen Teufelskreis hineinzog, der über 30 Jahre wirken sollte. In dieser Nacht schlief Tamara wie ein Murmeltier und ihr Mann mutierte zum Panzerknacker. Ich habe das Blatt dann einfach verbrannt. Warum haben Sie der Polizei nicht erzählt, was Sie wussten? Warum haben Sie nicht gesagt, dass Nola Sie aufgesucht und Ihnen von Harry erzählt hat? Das hätte doch eine Spur sein können, oder nicht? Ich war hin und her gerissen. Aber dann hielt ich es für das Beste, wenn Harry sich selbst stellen würde. Deshalb habe ich angefangen, ihm anonyme Briefe zu schreiben und an die Tür zu stecken. Was? Die anonymen Briefe haben Sie geschrieben? Ich habe sie auf der Schreibmaschine meiner Sekretärin getippt. Aber nach ein paar Monaten habe ich damit wieder aufgehört. Und was hat sie dazu veranlasst? Seine Traurigkeit. Nach Nolas Verschwinden war er so traurig. Er war nur noch ein Schatten seiner selbst. Da war ich überzeugt, dass er nichts mit dem Verschwinden von Nola zu tun haben konnte. Ausgestattet mit überreichlich neuem Material, schrieb ich in den folgenden Tagen in meinem Hotel mit großem Schwung weiter. 3. August 2008. Schriftsteller, ich habe die Ergebnisse aus dem Labor. Und? Herr Gott, Sie werden es nicht glauben. Die Schrift auf dem Manuskript stammt von Luther Caleb. Luther Caleb? Zweifel ausgeschlossen. Wir haben unseren Mann. Marcus, wir haben ihn. Das ist ja fantastisch. Dann kann ich mein Buch jetzt zu Ende bringen. Ende August 2008. Tippte ich die letzte Zeile meines neuen Buches, Der Fall Harry Cabot, in den Computer. Es war für mich jetzt an der Zeit, wieder nach New York zurückzukehren, wo Barnaski dabei war, eine Reihe von Fototerminen und Pressekonferenzen für die heiße Phase der Veröffentlichung zu organisieren. Bevor ich abreiste, wollte ich Harry noch einmal in seinem Hotel besuchen. Wie immer saß er vor seiner Zimmertür. Ich fahre zurück nach New York. Dann sagen wir uns also jetzt lebewohl. Nein, nein, wir sagen auf Wiedersehen. Ich komme bald zurück. Ich will Ihren guten Ruf retten. Geben Sie mir ein paar Monate und Sie sind wieder der angesehenste Autor des Landes. Marcus, ich werde auch nicht hierbleiben. Das ist doch gut. Ja, ja, das ist gut. Kommen Sie mit mir nach New York. Nein, ich gehe ins Paradies der Schriftsteller. Ins Paradies der Schriftsteller? Ich werde das Leben neu schreiben. Und zwar so, wie ich es gern gelebt hätte. Schriftsteller haben die Macht, das Ende einer Geschichte selbst zu bestimmen. Sie entscheiden über Leben oder Tod und besitzen die Möglichkeit, alles zu ändern. Wir brauchen nur die Augen zu schließen, um den Lauf eines Lebens umzukehren. Was wäre an jenem 30. August 1975 passiert, wenn... Harry, die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Marcus, welches Datum ist heute? Der 30. August, Harry. Und wie viel Uhr ist es? Kurz vor 11? Noch mehr als 8 Stunden, Marcus. 8 Stunden bis was? Bis 19 Uhr. Was ist um 19 Uhr? Wir sind verabredet, Nola und ich, das wissen Sie doch. Sie wird kommen. Schauen Sie, Marcus, schauen Sie, wo wir sind. Wir sind im Paradies der Schriftsteller. Man braucht es nur zu schreiben und alles kann sich ändern. Einigermaßen verstört ließ sich Harry zurück. Hey, das ist doch der Schriftsteller. Das ist Goldman, der Schriftsteller. Mein Buch war bald in aller Munde. Ich konnte in New York nicht mehr in Ruhe durch die Straßen schlendern oder durch den Central Park joggen. Was Sie da in Ihrem Buch schreiben. Manche hefteten sich mir sogar im Laufschritt an die Fersen. Vom Erscheinungsdatum an stand der Fall Harry Cabot auf Platz 1 der Bestsellerliste und versprach das meistverkaufte Buch des Jahres auf dem amerikanischen Kontinent zu werden. Überall wurde darüber berichtet. Im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen. Und alles entwickelte sich bestens, bis eines Abends mein Handy klingelte. Tut mir leid, wenn ich Sie störe, Schriftsteller. Kein Problem, Sergeant. Das glauben Sie. Ich hingegen würde behaupten, wir haben ein Riesenproblem. Wie das? Es geht um Nola Kerrigans Mutter, von der Sie in Ihrem Buch behauptet haben, dass sie Ihre Tochter geschlagen habe. Luisa Callaghan, ja. Was ist mit ihr? Nolas Mutter ist 6 Jahre vor dem Verschwinden ihrer Tochter in Alabama gestorben. Woher wollen Sie das wissen? Ein Journalist aus Jackson, Alabama, hat mir ein Foto von Luisa Callaghans Grabstein geschickt. Morgen prangt es auf den Titelseiten sämtlicher Zeitungsschriftsteller. Und dann wird es keine 3 Stunden dauern, bis das ganze Land beschließt, dass sowohl Ihr Buch als auch unsere Ermittlungen ein Haufen Scheiße sind. Am Abend hatte ich eine äußerst hitzige Auseinandersetzung mit meinem Verleger Roy Bernaski. Sie können sich denken, was die Leute sagen, wenn sie erfahren, dass Ihr Buch eine einzige Mogelpackung ist. Herrgott nochmal, Goldman! Haben Sie Ihre Quelle nicht überprüft? Das ist doch absurd. Harry hat mir von der Mutter erzählt. Er hat oft von ihr gesprochen. Ich begreife das nicht. Die Mutter hat Nola geschlagen, das hat er mir gesagt. Und was sagt Cabot jetzt dazu? Er ist nicht zu erreichen. Ich habe heute Abend mindestens schon 10 Mal versucht, ihn anzurufen. Ja, versuchen Sie es weiter. Lassen Sie sich etwas einfallen. Reden Sie mit jemandem, der Ihnen weiterhelfen kann. Liefern Sie mir eine Erklärung, die ich den Journalisten geben kann, wenn die morgen früh über mich herfallen. Freitagvormittag, 24. Oktober 2008. Ich flog also nach Manchester und fuhr von dort direkt ins Hauptquartier der State Police von Concord. David und Luisa Callaghan heiraten 1955. Damals ist er bereits Pfarrer einer blühenden Gemeinde und seine Frau unterstützt ihn bei seiner Arbeit. Nola wird 1960 geboren. In den Jahren danach keine besonderen Vorkommnisse, bis eines Nachts im Sommer 1969 ihr Haus niederbrennt. Das kleine Mädchen wird mit knapper Not aus den Flammen gerettet, aber die Mutter kommt darin um. Ein paar Wochen später kehrt der Reverend der Stadt Jackson den Rücken. Ein paar Wochen später? Ja, sie ziehen nach Aurora. Aber warum hat Harry mir dann erzählt, dass Nola von ihrer Mutter geschlagen wurde? Das sollten wir ihn fragen. Er reagiert nicht mehr auf meine Anrufe. Dann statten wir ihm doch einfach einen Besuch ab. Auf ein Seaside-Motel. Harry Cabot hat hier nie gewohnt. Was? Ich glaube, ich werde langsam wahnsinnig. Ich habe ihn doch hier besucht. Dass er nicht hier gewohnt hat, heißt nicht, dass er nicht hier gewesen ist. Was ist das hier, ein Ratespiel? Mr. Cabot kam eine Zeit lang jeden Tag und lungerte vor Zimmer 8 herum. Und seit wann haben Sie ihn hier nicht mehr gesehen? Das ist bestimmt schon ein paar Wochen her. Da hatte er diesen heftigen Streit. Streit? Was für ein Streit? So ein kleiner alter Mann hat ihrem Freund eine Szene gemacht. Danach ist ihr Freund verschwunden und nicht mehr zurückgekehrt. Haben Sie mitbekommen, worum es bei dem Streit ging? Um einen Brief. Und was ist dann passiert? Der Alte ist wieder weggefahren und auch ihr Freund hat sich verdrückt. Ach, beinahe hätte ich es vergessen. Sind Sie Mr. Marcus? Ja, warum? Weil Ihr Freund für Sie einen Umschlag zurückgelassen hat. Hier. Er reichte mir einen Umschlag aus Packpapier, in dem sich ein Schlüssel befand. Ein Schlüssel? Sonst nichts? Der gehört zum Garderobenschrank in Harrys Fitnessclub. 20 Minuten später standen wir in der Umkleide des Fitnessclubs. Im Garderobenschrank Nummer 201 lag ein Packen gebundener Seiten sowie ein handgeschriebener Brief. Lieber Marcus, wenn Sie diese Zeilen lesen, ist wegen Ihres Buchs bestimmt gerade die Hölle los und Sie suchen nach Antworten. Das hier dürfte Sie interessieren. Dieses Buch ist die Wahrheit. Ihr Harry. Bei dem Papierstoß handelte es sich um ein nicht sehr umfangreiches, maschinengeschriebenes Manuskript mit dem Titel »Die Möwen von Aurora« von Harry L. Cabot. Was hat das zu bedeuten? Warum spricht er von Wahrheit? Keine Ahnung. Sieht wie ein unveröffentlichter Text von Harry aus. Ja, das Papier ist ziemlich vergilbt. Ich blätterte kurz in dem Text. Nola hat oft von Möwen gesprochen. Harry hat gesagt, dass sie Möwen liebte. Bestimmt. Gibt es da einen Zusammenhang? Wie ich nach meiner Lektüre feststellen konnte, war der unveröffentlichte Roman »Die Möwen von Aurora« ein literarisch großartiges Buch. Harry erzählt darin seine Geschichte mit Nola. Während er im Ursprung des Übels eine unmögliche, nie gelebte Liebe schilderte, beschreibt er in »Die Möwen von Aurora«, wie Nola ihn inspirierte und zu dem großen Schriftsteller gemacht hatte, der er dann geworden war. In diesem Roman stirbt Nola am Ende nicht. Ein paar Monate nach seinem Erfolg verschwindet der Protagonist namens Harry, der ein Vermögen gemacht hat, und geht nach Kanada, wo Nola in einem hübschen Haus am See auf ihn wartet. Was versucht er uns mit seinem Buch zu sagen? Er stellt sich vor, wie sein Leben aussehen würde, wenn Nola nicht tot wäre. Dieses Buch ist das Paradies der Schriftsteller. Das Paradies der Schriftsteller? Was ist das? Das ist, wenn sich die Macht des Schreibens gegen den Autoren wendet. Sie wissen nicht mehr, ob ihre Figuren nur in ihrem Kopf oder tatsächlich existieren. Ja, damit sind wir nicht viel weiter als vorher. Es bleibt jetzt nur noch eins übrig. Wir müssen nach Alabama. Jackson, Alabama, 28. Oktober 2008. Bei unserer Ankunft am Flughafen von Jackson wurden wir von einem jungen Officer in Empfang genommen. Auf Gehellewoods Bitte hin hatte er für uns eine kleine Akte über die Kellergans zusammengestellt. Da sind auch einige Kopien von den Zeitungsartikeln aus jener Zeit dabei. Danke. Gestern Abend kam bei einem Hausbrand in der Lower Street die Ehefrau von Reverend Kellergan ums Leben. Eine brennende Kerze könnte der Feuerwehr zufolge die Ursache für die Tragödie gewesen sein. Das Haus wurde restlos zerstört. Ja. Luisa und Nola wurden in der Nacht zum 30. August 1969 gegen 1 Uhr morgens im Schlaf von einem Brand überrascht. Der Reverend war am Sterbebett eines Gemeindemitglieds. Als Kellergan dann nach Hause kam, brannte der erste Stock bereits. Er konnte noch ins Zimmer seiner Tochter vordringen, trug sie in den Garten. Dann wollte er seine Frau herausholen. Aber das Feuer hatte mittlerweile schon auf die Treppe übergegriffen. Das Datum. Schauen Sie sich das Datum des Brands an, Sergeant. Heiliger Himmel. 30. August 1969. Irgendetwas an der Geschichte ist nicht ganz sauber. Aber es gab nie den leisesten Beweis dafür, dass er der Täter war. Officer, wen könnten wir in dieser Sache noch befragen? David Kellergan pflegte ziemlich engen Kontakt zu einer Art Pfingstlersekte hier in der Gegend. Fragen Sie nach Pfarrer Lewis. Der ist sowas wie Ihr Guru da. Wir trafen Pfarrer Lewis in dessen Kirche. Polizei? Wir ermitteln im Mordfall Nola Kellergan. Ah ja, die Nachrichten waren voll davon. Also dann, was kann ich für Sie tun, meine Herren? Pfarrer Lewis, wenn ich mich nicht irre, kannten Sie Nola Kellergan? Ja. Ja, das heißt, ich kannte vor allem Ihre Eltern gut. Reizende Leute. Sie standen unserer Gemeinde sehr nahe. Und David war so ein guter Mann. Ein guter Mann? Der Reverend hat seine Tochter geschlagen. Nein, Niemals. Nein, er hatte ein reines Herz und war ein Mann des Glaubens. Was? Als er in Mount Pleasant anfing, waren die Bankreihen leer. Ein halbes Jahr später war die Kirche jeden Sonntagmorgen brechend voll. Die Callaghans galten allen hier als Vorbild. Er, ein gütiger Vater. Sie, eine sanftmütige Mutter. Und beide liebten sich aufrichtig. Der Herr hatte sie wahrhaftig füreinander bestimmt. Und sie waren fürsorgliche Eltern. Bis zu diesem schrecklichen Vorfall. Der Brand. Ja, da offenbarte es sich. Von welcher Offenbarung sprechen Sie, Pfarrer? Nola war besessen. Besessen? Wovon? Vom Teufel, wovon denn sonst? Wir mussten sie exorzieren. Exorzieren? Was reden Sie da? Wir mussten ihr den Teufel austreiben. Aber es ist mir nicht vollständig gelungen. Ich glaube, in ihr steckte einfach zu viel Böses. Wie kommen Sie darauf? Der Brand. Wissen Sie, die Dinge in dieser Nacht damals haben sich anders zugetragen, als David Callaghan es der Polizei erzählt hat. 30. August 1969. Gegen 4 Uhr morgens klingelte Callaghan bei mir Sturm. Gütiger Gott, David, was ist los? Das Haus ist abgebrannt. Luisa ist tot. Nein. Sie ist tot. Die kleine Nola stand neben ihm und lächelte. Aber der Reverend zitterte am ganzen Körper. Ich wollte nach oben zu Luisa, aber die Treppe brannte bereits. Ach du lieber Gott. Ich konnte nichts tun, nichts. Aber du konntest wenigstens Nola retten. Das ist es ja. Als ich heimkam, brannte das Haus schon lichterloh. Und Nola stand auf der Veranda und sang. Ich vermutete zuerst, dass das Kind unter Schock stünde. Also fasste ich Nola bei den Händen und beugte mich zu ihr. Mein kleiner Schatz, hast du mitbekommen, was eben passiert ist? Das Feuer? Ja. Es ist etwas sehr Schlimmes passiert. Etwas sehr Schlimmes und sehr Trauriges, das dir großen Kummer bereiten wird. Deine Mama war in ihrem Zimmer, als das Feuer ausgebrochen ist, und sie konnte nicht weglaufen. Ja, ich weiß. Mama ist tot. Sie war böse. Was? Darum habe ich ihr Zimmer angezündet. Was erzählst du da? Ich bin in ihr Zimmer gegangen, als sie geschlafen hat. Sie sah böse aus. Darum habe ich die Streichhölzer genommen und die Vorhänge angezündet. Und dabei strahlte Nola ihren Vater an. Wir müssen ihr den Teufel austreiben, David. Es ist die einzige Möglichkeit, sie vom Bösen zu befreien. Wir haben dann mehrere Tage lang versucht, den Dämon aus ihrem Körper zu verjagen. Was haben Sie mit ihr angestellt? Naja, normalerweise reichen Gebete aus, Sergeant. Lassen Sie mich raten. Bei ihr haben sie nicht gereicht. Nein, der Teufel war zu stark. Also haben wir sie in einem Kübel mit Weihwasser untergetaucht, um ihm beizukommen. Aber auch das hat nicht gereicht. Dann haben sie sie geschlagen. Wir mussten sie doch erlösen. Und eine Zeit lang glaubten wir, es wäre uns geglückt. Aber dann hat Nola diese Zustände bekommen. Was für Zustände? Der Teufel sprach durch sie. Mit der Stimme ihrer Mutter. Und dann tat er ihr schreckliche Sachen an. Er züchtigte sie durch die eigene Hand. Was? Nola hat sich selbst geschlagen? 31. Oktober 2008. Nola und ihre Mutter waren also die ganze Zeit lang eine Person. Immer wenn ihre Gefühle sie zu überfordern drohten, erschien ihr die Mutter, um sie für das, was sie getan hatte, zu bestrafen. Jetzt fehlte uns dafür nur noch die Bestätigung von David Callaghan, und so begaben wir uns am Samstag, den 1. November 2008, in die Terrace Avenue 245. Ja, sie hatte manchmal diese Zustände. Ich konnte nichts dagegen tun. Dann hat sie sich selbst gezüchtigt. Sie hat sich geschlagen und dann selbst angefleht, damit aufzuhören. Und Sie haben dann die Musik aufgedreht und sich in die Garage zurückgezogen, weil es Ihnen unerträglich war. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Meine Tochter, meine geliebte Tochter, war so krank. Warum haben Sie sie nicht behandeln lassen? Ich hatte Angst, dass man sie mir wegnimmt. Außerdem wurden die Anfälle mit der Zeit immer seltener. Bis zu jenem Sommer 1975. Plötzlich, und ohne dass ich es mir erklären konnte, hatte sie wieder eine Serie schlimmer Anfälle. Wegen Harry? Die Begegnung mit Harry hat sie emotional überfordert. Es war entsetzlich. Sie malträtierte sich unablässig selber. Nola ist doch wiederholt von zu Hause ausgerissen, richtig? Ja, ein paar Mal. Einmal ist sie eine ganze Woche weggeblieben. Das war Ende Juli 75. Aber was hätte ich tun sollen? Die Polizei rufen? Und was hätte ich ihr erzählt? Dass meine Tochter langsam dem Wahnsinn verfiel? Und was ist dann am 30. August passiert? Sie hatte eine sehr heftige Krise. In so einem Zustand hatte ich sie noch nie erlebt. Ich habe versucht, sie zu beruhigen, aber es war nichts zu machen. Und was hat die Krise ausgelöst? Das Datum? Nein. Ein Brief. Ein Abschiedsbrief. Ein Abschiedsbrief von Harry Cabot. Callaghan öffnete eine alte Pappschachtel voller Briefe. Die habe ich, nachdem Nola verschwunden ist, in ihrem Zimmer versteckt gefunden. Nola hat sich mit Harry Cabot Briefe geschrieben. Alle mit der Maschine geschrieben. Aber es besteht kein Zweifel, Sergeant. Das sind die Briefe aus der Ursprung des Übels. Zumindest diejenigen, die Nola erhalten hat. Und das war sein letzter Brief. Hier. Meine Allerliebste, ich schreibe Ihnen, um Adieu zu sagen. Von heute an wird es kein Wir mehr geben. Die Liebenden trennen sich und finden nicht mehr zusammen. So enden Liebesgeschichten. Zwischen Ihnen und mir, das war ein Traum. Und jetzt ist es Zeit aufzuwachen. Sie werden mir mein Leben lang fehlen. Adieu. Ich liebe Sie, wie ich nie wieder lieben werde. Lola hat in ihrem Zimmer so laut geschluchzt, dass ich zu ihr gegangen bin. Sie fiel mir um den Hals und drückte mich fest. Lass sie los! Mein Engel. Sie verdient keine Liebe. Bitte, Nola. Lass sie los, David. Hörst du? Hör auf, Nola. Fang nicht wieder damit an, bitte. Sei still, David. Du bist ein Versager. Nola. Du hast damals nichts unternommen. Nola. Jetzt muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Nola, um Himmels Willen, beruhige dich. Beruhige dich doch. Nola, bitte, ich werde nicht zulassen, dass du dir wieder etwas antust. Nola, beruhige dich. Lass uns allein, David. Hilflos wich er in den Flur zurück. Komm her, Nola. Komm hierher. Nein. Ich werde es dir zeigen. Die Tür fiel zu. Ich war wie gelähmt. Durch die Wand hörte ich, was sich im Zimmer abspielte. Das kommt davon. Lola, hör auf! Das macht man mit Menschen, die ihre Mutter getötet haben! Vor ein paar Wochen stehe ich so im Supermarkt vor dem Regal mit den Büchern. Eine Verkäuferin räumte gerade der Ursprung des Übels ein. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich habe es gekauft. Und dann war mir alles klar. Dieser gottverdammte Brief, Sergeant, hat dazu geführt, dass meine Tochter verrückt vor Kummer wurde. Sie waren der Besucher, der sich mit Harry vor dem Motel gestritten hat. Ja. 33 Jahre lang habe ich mich gefragt, wer diese verfluchten Briefe geschrieben hat. Dabei stand die Antwort die ganze Zeit in sämtlichen Bibliotheken Amerikas. Sergeant Gehallowood leitete umgehend eine Großfahndung nach Harry ein. Sie haben Harrys Kreditkartenabrechnung und Telefonverbindung überprüft. Nada, keine Geldbewegung. Und sein Handy sendet kein Signal mehr. Unsere Ermittlungen steckten damit abermals in einer Sackgasse. Dann gab ein Vorfall über eine Woche später den entscheidenden Anstoß. 10. November 2008. Kurz nach Mitternacht. Bei einer routinemäßigen Streifenfahrt nahm der Polizeibeamte Dean Forsyth auf der Strecke von Montbury nach Aurora die Verfolgung eines Wagens auf, der ein Stoppschild missachtet hatte und schneller als erlaubt fuhr. Die Sache hätte als banale Ordnungswidrigkeit durchgehen können, hätte das Verhalten des Fahrers, der hektisch wirkte und übermäßig schwitzte, den Polizisten nicht neugierig gemacht. Er brachte den Mann zum Bezirksrevier und erfasste alle erkennungsdienstlichen Daten. Kurz darauf flimmerte die Neuigkeit über Sergeant Gehallowoods Computerbildschirm. Schriftsteller, wo sind Sie? Sergeant? Ich bin über meinem Bett, wo sonst? Was ist los? Wir haben den Vogel. Wie bitte? Den Brandstifter, der Harrys Haus angezündet hat. Wir haben ihn heute Nacht verhaftet. Was? Wer ist es? Kenne ich ihn? Sitzen Sie? Nein, ich liege. Umso besser. Das wird Sie nämlich umhauen. Es ist Robert Quinn. Noch völlig benommen von der Neuigkeit fuhr ich am nächsten Morgen zum Polizeihauptquartier. Seine Fingerabdrücke stimmen mit denen auf dem am Tatort gefundenen Benzinkanister überein. Aber Robert Quinn verweigert bis jetzt noch jede Aussage. Großer Gott, ich kann es immer noch nicht glauben. Warum sollte mein Schwiegervater das Haus von Harry Cabot anzünden wollen? Das ist ein Albtraum. Ein echter Albtraum. Was ist? Sergeant, seit heute Morgen muss ich ständig daran denken. Durch diese Geschichte sind eine Menge Erinnerungen in mir hochgekommen. Was für Erinnerungen? Mein Schwiegervater hat sich immer sehr für die Ermittlungen nach Nolas Verschwinden interessiert. Wollen Sie damit sagen, dass... Ich will gar nichts sagen, aber... Aber was? Er kramte in seiner Jackentasche und zog ein Foto heraus. Das habe ich heute Morgen in einem unserer Fotoalben gefunden. Auf dem Bild war Robert Quinn neben einem schwarzen Chevrolet Monte Carlo vor dem Clarks zu sehen. Auf der Rückseite stand Aurora, August 1975. Was hat das zu bedeuten? Das habe ich Jenny auch gefragt. Sie hat mir erzählt, dass ihr Vater in jenem Sommer ein neues Auto kaufen wollte, aber unschlüssig war, welches Modell. Er hat mit ein paar Autohändlern in der Gegend Probefahrten vereinbart und konnte so an mehreren Wochenenden verschiedene Modelle ausprobieren. Darunter auch einen schwarzen Monte Carlo. Ja, darunter auch einen schwarzen Monte Carlo. Haben Sie eine Idee, was Ihr Schwiegervater gestern Nacht da draußen getrieben hat? Keinen blassen Schimmer. Dann bleibt nur eine Möglichkeit. Wir müssen zu der Stelle fahren, an der Robert Quinn festgenommen wurde. Dienstag, 11. November 2008, 20 Uhr. Es stellte sich heraus, dass Bobo vom Montbury-See hergekommen sein musste. Gehallowood ordnete sofort an, dass Taucher den Uferbereich absuchen sollten. Und tatsächlich entdeckten sie in Wurfweite vom Ufer im Schlamm einen Colt Kaliber 38 und eine Goldkette mit dem eingravierten Namen Nola. Mittags stand ich im Hauptquartier der State Police hinter der Einwegscheibe eines Verhörraums und erlebte mit, wie Robert Quinn ein Geständnis ablegte. Warum haben Sie das Mädchen und diese arme Frau getötet? Ich weiß nicht. Es war ein Unfall. Was ist passiert? Nola ist am Straßenrand entlang gegangen. Ich habe ihr vorgeschlagen, sie ein Stück mitzunehmen. Sie ist eingestiegen und dann... Ich war so einsam. Ich hatte Lust, ihr übers Haar zu streichen. Sie ist in den Wald geflohen. Ich musste sie einholen und ihr sagen, dass sie niemandem etwas verraten durfte. Als Gehallowood den Verhörraum verließ, rief er Travis an, um ihm mitzuteilen, dass Robert Quinn ein umfassendes Geständnis unterschrieben hatte und er seine Frau und seine Schwiegermutter informieren sollte. Und Chief... Könnten Sie eventuell selbst noch einmal nach Concord kommen? Wir müssen noch ein paar Dinge in Bezug auf Robert Quinn klären. Im Moment bin ich im Dienst und werde an einer Unfallstelle erwartet. Und dann muss ich ja später noch mit Jenny reden. Würde es auch morgen noch reichen? Allemal. Der Sergeant wirkte plötzlich sehr nachdenklich. Er nahm sich noch einmal das Foto von Robert und dem schwarzen Monte Carlo zur Hand und betrachtete es eingehend. Was beschäftigt Sie? Die Schlagzeile. Er deutete mit dem Finger auf einen Zeitungskasten im Hintergrund des Bildes, gleich neben dem Clarks. Nixon tritt zurück. Richard Nixon ist im August 1974 zurückgetreten. Dieses Foto kann also nicht im August 1975 geschossen worden sein. Aber wer hat dann das falsche Datum hinten drauf geschrieben? Keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt das, dass Robert Quinn uns anlügt. Sofort sprang Gehallowood auf und rannte den Gang zum Zellentrakt runter. Warten Sie, Sergeant. Ich holte ihn ein, als er sich gerade Quinns Wen Zellentür aufschließen ließ. Im August 1975 haben Sie keinen schwarzen Monte Carlo Probe gefahren. Sie decken jemanden und ich will wissen, wen. Sonst lasse ich Ihre ganze Familie einlochen. Der große Mann saß verschüchtert auf seiner schmalen Pritsche. Jenny? Wollte doch nur. Also hat Ihre Tochter... Gehallowood zückte sein Handy und wählte eine Nummer. Rufen Sie an. Travis Dawn. Wenn er seiner Frau sagt, dass ihr Vater alles gestanden hat, bekommt sie Panik und haut vielleicht ab. Polizeistation Aurora. Hier ist Sergeant Gallowood. Ja, Sergeant. Ich muss sofort Chief Dawn sprechen. Rufen Sie ihn auf dem Handy an. Er hat heute keinen Dienst. Nein, ich habe ihn vorhin gesprochen. Und da hat er gesagt, dass er mit einem Verkehrsunfall beschäftigt ist. Ausgeschlossen, Sergeant. Wir hatten seit Wochen keinen Verkehrsunfall. Was? Kreidebleich legte Gallowood auf und löste unverzüglich eine Großfahndung aus. Nur wenige Stunden später wurden Travis und Jenny Dawn am Flughafen Boston Logan verhaftet, wo sie gerade ein Flugzeug nach Caracas besteigen wollten. Für Sergeant Gallowood brach ein Verhörmarathon los. Mrs. Dawn, seit wann wussten Sie Bescheid? Ich habe doch nichts geahnt. Nichts. Bis zu dem Tag, an dem Nolas Leiche in Goose Cove gefunden wurde. Die ganze Stadt war in heller Aufregung. Deswegen bin ich früher als sonst nach Hause gegangen. Dann so? Ich Travis hat nicht bemerkt, dass ich schon zurück war. Was sehen? Stritt in seinem Arbeitszimmer mit Chief Pratt. Wie kannst du dir so sicher sein? Sie werden alles Kerbert anhängen. Die Tote lag neben seinem Haus. Alles deutet auf ihn hin. Und wenn er freigesprochen wird, wird er nicht. Wir dürfen die Sache nur nie wieder erwähnen. Verstanden? Ja. Als wir später allein waren, habe ich Travis zur Rede gestellt. Er hat mir die Kette mit Nolas Namen gezeigt und gesagt, dass er sie behalten hat, damit er nie vergisst, was er getan hat. Ich musste meiner Tochter doch helfen. Sie war sehr beunruhigt über die Nachforschung dieses Schriftstellers aus New York. Sie haben also zusammen mit Ihrer Tochter die anonymen Drohungen gegen Goldman verfasst. Haben Sie auch die Brandanschläge verübt? Irgendwie schon. Jenny? Was machst du hier, Papa? Hau ab! Hau schon ab! Jenny, bist du wahnsinnig? Das geht zu weit. Das kannst du nicht verstehen. Gib ihr den Kanister. Und lauf! Lauf, bevor sie dich schnappen! Nachdem Chief Pratt gestanden hatte, dass Enola zum Oralsex gezwungen hatte, stand er kurz davor, die Nerven zu verlieren und auszupacken. Er wollte ihnen sogar die Waffe bringen. Die Waffe, die wir gefunden haben, gehörte Chief Pratt? Ja, es war seine Dienstwaffe. Travis ist dann zu Pratt ins Motel gefahren, um nochmal zu versuchen, ihn zur Vernunft zu bringen. Aber er hat sich quergestellt. Ich habe gewartet, bis er mir den Rücken zugedreht hat und ihn mit meinem Gummiknüppel erschlagen. So wie sie Nola erschlugen. Ja. Wie kam Ihr Vater, Robert Quinn, in den Besitz des Colts und der Kette? Ich habe sie Travis abgenommen. 33 Jahre lang hat er es nicht geschafft, sich von der Kette zu trennen. Und ich hatte Angst, dass er es nie fertig bringen würde. Als man Jennys Vater verhaftet hatte, war mir klar, dass es jetzt eng wurde. Ich wusste, dass er alles dafür tun würde, seine Tochter zu schützen. Ich rechnete damit, dass er ein, zwei Tage durchhalten würde. Zeit genug für Jenny und mich, uns abzusetzen. New York, 18. Dezember 2008, 21 Uhr. Einen Monat nach der Entdeckung der Wahrheit bekam ich Besuch. Sie sind gar nicht überrascht? Ich habe Sie schon lange erwartet. Sie kennen inzwischen die ganze Wahrheit, nicht wahr? Wie haben Sie es herausgefunden? Ja, ich habe eine Zeit lang gebraucht. Aber in der Ursprung des Übels kommen keine Möwen vor. Dabei hatten Sie Nola versprochen, über die Möwen zu schreiben. Und damit ist mir klar geworden, dass Sie der Ursprung des Übels nicht geschrieben haben. Das Buch, das Sie im Sommer 1975 verfasst haben, heißt Die Möwen von Aurora. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie leid mir das tut, Max. Es tut Ihnen leid? Sie haben ein Buch gestohlen. Gibt es für einen Schriftsteller ein schlimmeres Vergehen? Ursprung des Übels. Deshalb haben Sie das Buch so genannt. Dieses Buch ist der Ursprung des Übels, das Sie seither quält, nämlich das schlechte Gewissen wegen Ihres Betrugs. Hören Sie auf, Marcus. Schweigen Sie. Während Ihrer selbstverordneten Nola-Abstinenz begann Nola, Ihnen Briefe zu schreiben, die Sie jedoch nie erhielten, weil Luther Ihr Haus beobachtet und Sie immer an sich genommen hat. Luther antwortete Nola dann an Ihrer Stadt. Und eines Tages dann hat Luther Caleb an meiner Tür geklingelt. Er hat gesagt, er wüsste nicht, an wen er sich sonst wenden sollte und sei deshalb zu mir gekommen. Er hatte aus diesen Briefen ein Buch gemacht und wollte nun wissen, ob es sich lohnte, es ein paar Verlegern zu zeigen. Ach, Marcus, wie perfide kann das Schicksal manchmal sein. Er machte mich zum Boten seiner unerwiderten Liebe. 20. August 1975. Luther? Ja. Guten Tag, Harry. Kann ich etwas für Sie tun, Luther? Ja, Ich habe ein Buch geschrieben. Eine Liebesgeschichte. Ach, wirklich? Ja, aber ich weiß nicht, ob es gut ist. Haben Sie den Text dabei? Ja. Das hier ist das handgeschriebene Manuskript. Es gibt natürlich auch eine Schreibmaschinenfassung. Die habe ich aber draußen im Auto. Soll ich vielleicht lieber die andere holen? Nein, nein, die tut es bestimmt auch. Wenn Sie einverstanden sind, lassen Sie es mir doch zum Lesen hier. Ich werde Ihnen meine ehrliche Meinung sagen. Ich bin Ihnen so dankbar, Mr. Cabot. 4 Wochen später habe ich erfahren, dass Luther Caleb bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Und ich befand mich im Besitz eines Originalmanuskripts, das so war wie das Buch, das ich hatte schreiben wollen, aber nicht zu schreiben geschafft hatte. Ich beschloss, es mir anzueignen. Ich habe meine Karriere und mein Leben auf einer Lüge aufgebaut. Und dann findet die Polizei 33 Jahre später Nola und die Schreibmaschinenabschrift des Manuskripts in ihrem Garten. Ja. Sie haben in Kauf genommen, dass man sie des Mordes anklagt, nur damit die Wahrheit über das Buch nicht ans Licht kommt. Doch das Schicksal lässt sich nicht überlisten. Am Ende setzt es sich immer durch. Schreiben Sie Ihr Buch zu Ende. Schreiben Sie die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Erlösen Sie mich von dem Übel, das mich seit 30 Jahren quält. Das ist das Letzte, worum ich Sie bitte. 30. August 1975, 18 Uhr. Luther wartete vor ihrer Tür in dem schwarzen Chevrolet Monte Carlo. Da tauchte sie endlich auf. Sie war aus dem Fenster geklettert. Sie hatte sich eine Schultertasche umgehängt. Kurz darauf fing sie an zu rennen. Luther ließ den Motor an und holte sie ein. Luther! Nicht weinen. Ich bin nur gekommen, um dir zu sagen, dass du nicht weinen sollst. Und ich wollte dir noch etwas geben. Dabei tätschelte er den Umschlag mit seinem Manuskript. Luther, mir ist gerade etwas so Trauriges passiert. Nimm mich mit. Ja? Bitte nimm mich mit. Ja, steig ein. Wohin bist du? Weit weg von allem. Ich muss zum Seaside Motel. Es ist ausgeschlossen, dass er mich nicht liebt. Wir lieben uns wie niemand sonst auf der Welt. Weder Luther noch Nola hatten den Streifenwagen bemerkt, der an der Kreuzung aufgetaucht war. Travis Dawn war gerade zum x-ten Mal in Liebessehnsucht bei den Quinns vorbeigefahren, als er sah, wie Nola in einen unbekannten Wagen stieg. Beim genaueren Hinsehen erkannte er Luther hinter dem Steuer. Er schaltete sofort sein Blaulicht ein. Das ist Officer Travis! Keine Polizei! Oh, Luther, ich flehe dich an, tu was! Luther trat das Gaspedal des Chevrolets voll durch. Bald vergrößerte sich der Abstand zu Travis. Sie hörten, wie sich die Sirene entfernte. Wenn er uns einholt, werde ich nie mit Harry fortgehen. Dann lass uns in den Wald fliehen, Nola. Ja. Der Wald ist so riesig, dort findet uns niemand. Schneller, fahr schneller! Ja, du kannst von dort zum Hotel gehen. Und wenn sie mich schnappen, dann werde ich dich nicht verraten. Luther riss schnell das Lenkrad herum. Der Wagen drang durch das Dickicht am Waldrand und kam hinter dichten Brombeersträuchern zum Stehen. Sie schlugen sich durch das Gestrüpp. Die Dornen zerfetzten Nolas Kleid und zerkratzten ihr das Gesicht. Travis fluchte. Der schwarze Chevrolet war nicht mehr zu sehen. Er gab Gas und fuhr zur Polizeistation, um Chief Pratt zur Unterstützung zu holen. Deborah Cooper stand am Küchenfenster und sah ein Mädchen, das von einem Mann verfolgt wurde und um sein Leben rannte. Sie stürzte ans Telefon und wählte die Nummer der Polizei. Ich kann nicht mehr! Glaubst du, wir haben es geschafft? Bitte, wir können hier nur kurz warten, Nola. Sie werden bald hier sein. In Strandnähe blieben sie stehen, um Atem zu schöpfen. Ich will mit Harry nach Kanada gehen. Ja. Ich liebe Kanada. Wir werden in einem hübschen Haus am See wohnen. Wir werden so glücklich sein. Wenn du in Kanada bist, dann öffnest du das hier. Ja? Was ist in dem Umschlag? Das ist die Geschichte einer unerwiderten Liebe. Wie romantisch, Luther. Wie spät ist es? Es wird so vor 7. Was? Ich bin doch gleich in Zimmer 8 verabredet. In diesem Augenblick hörten sie Geräusche. Die Polizei. und gleich darauf Stimmen. Lola weinte, während sie zwischen den Bäumen verschwand. Travis Dawn durchkämmte mit Unterstützung von Chief Pratt den Wald. Mit ihren Gummiknüppeln in der Hand schlugen sie sich durchs Unterholz. Nach ein paar hundert Metern erblickten sie eine schemenhafte Gestalt. Das ist Luther! Da ist er! Luther rührte sich nicht von der Stelle. Travis stürzte sich auf ihn und packte ihn am Kragen. Wo ist die Kleine? Wo ist Nola? Was hast du mit ihr angestellt? Als Luther nicht antwortete, zertrümmerte Chief Pratt ihm mit einem kräftigen Schlag seines Gummiknüppels das Knie. Lola hörte einen lauten Schrei. So schnell sie konnte, rannte Lola zum Baumstumpf zurück, um Luther zu retten. Aber als sie aus dem Dickicht kam, lag Luther schon tot am Boden. Chief Pratt und Officer Travis standen vor der Leiche und starrten sie entgeistert. Was haben Sie getan? Alles war voller Blut. Sie haben Luther umgebracht. Sie rannte Hals über Kopf davon. Travis griff nach ihren Haaren, um sie festzuhalten, und riss ihr ein Büschel blonder Strähnen aus. Lola floh durchs Unterholz und schürfte sich die Wangen auf. Hinter der letzten Baumreihe erblickte sie ein Haus. Sie stürzte durch die Küchentür. Deborah Cooper eilte wieder zum Telefon. Da spürte Lola, wie sich eine Hand über ihren Mund schloss. Sei ruhig! Sie schlug um sich, aber Travis Dawn hatte sie fest im Griff. Ihm blieb jedoch nicht die Zeit, sie aus dem Haus zu zerren, denn in diesem Augenblick kam Deborah Cooper aus dem Wohnzimmer zurück. Ich bin von der Polizei. Lassen Sie sofort das Mädchen los. Es ist alles in Ordnung. Sofort Hilfe! Diese Polizisten haben einen Mann getötet. Sie haben einen Mann umgebracht. Im Wald liegt ein toter Mann. Es verging ein Augenblick von unbestimmter Dauer. Deborah Cooper und Travis starrten sich schweigend an. Sie wagte nicht ans Telefon zu stürzen, er wagte nicht zu fliehen. Ein Schuss zerriss die Stille. Deborah Cooper sank zu Boden. Chief Pratt stand in der Tür. Er hatte sie mit seiner Dienstwaffe erschossen. Die Wahrheit über den Fall Harry Cabot. Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Joël Dicker. Übersetzung aus dem Französischen, Carina von Enzenberg. Dritter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Marcus Goldman, Hans Löw. Harry Cabot, Gerd Warmeling. Sergeant Gehallowood, Christian Riedel. Nola Callaghan, Laura Mehr. Reverend Callaghan, Wolf-Dietrich Sprenger. In weiteren Rollen: Hille Darjes, Klaus Dittmann, Markus Graf, Markus John, Stefan Kaminski, Peter Kirchberger, Hedi Kriegeskotte, Matthias Lea, Marie Löcker, Peter Rühring, Beate Rüsop, Kai Magnus Sting, Christoph Tomanek, Michael Wittenborn, Maria Magdalena Warczynska und Lucy Winter. Technische Realisation: Corinna Gartmann, Peter Kretschmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz: Eva Solloch. Komposition und Musik: Peter Harsch. Hörspielbearbeitung und Regie: Leonhard Koppelmann. Produktion: Norddeutscher Rundfunk 2015. Dramaturgie und Redaktion: Christiane Ohaus.